Hadith Nummer 26. Abu Huraira berichtete: Eines Tages wurde der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, gefragt: Welche Tat ist die beste? Er antwortete: Der Glaube an Allah und seinen Gesandten. Darauf wurde er weiter gefragt: Welche dann, außer dieser? Er antwortete: Der Dschihad auf dem Weg Allahs. Er wurde weiter gefragt: Und welche dann, außer dieser? Er antwortete: Hajjun Mabrur, das heißt, eine segensreiche, nach der Vorschrift ausgeführte Pilgerfahrt.